Versuchslabor. Jeden Morgen lacht die Sonne golden auf der Butterrahm. Guten Morgen, liebe Sonne, guten Morgen, Butterrahm. Ja, der ist mir noch eingefallen zum Thema Werbung. Hatten wir es ja auf dem Balkon mit, ne? Das letzte Mal. Oh, über die Folge danach hört, da fällt einem noch unheimlich viel ein, was wir vergessen haben. Aber gut, ich glaube, das ist auch nicht weiter wichtig, ne? Ja, ich hatte ja erzählt, dass ich mir ein Buch gekauft habe, oder? Habe ich erzählt? Habe ich erzählt. Audacity 2.1 Kompakt. Ich kann es nochmal wiederholen, weil ich habe jetzt gelernt, es heißt Audacity. Mhm. Ja, bin noch lernfähig. Obwohl ich Audacity nach wie vor geiler finde, aber okay. So soll es sein. Und was soll ich euch sagen? Ich habe noch kein einziges Mal reingeguckt. Nee, doch, ja, aber durchgeblättert so im Schnellverfahren, aber richtig drin gelesen habe ich noch nicht. Habe ich leider noch keine Zeit. Im Moment macht es sich ganz gut als hier als Unterlage fürs Mikrofon. Da steht das ein bisschen höher, dann kann man ein bisschen bequemer sitzen beim Sprechen. Naja, gut, aber läuft ja nicht weg. Irgendwann ist ja auch mal Urlaub oder Zeit für irgendwie, ja, diese Dinge dann auch. Im Moment ist ja viel mit Aufnehmen, also hier und da aushelfen und dann ein paar Kleinigkeiten noch fertig machen. Jo, wie das immer so ist. Ja, heute ist Homeoffice und ja, auch beim Homeoffice hat man eine Mittagspause und eine Kaffeepause und wie das alles heißt. Und die nutze ich heute natürlich gnadenlos aus, um Sachen aufzunehmen in meinen Mittagspausen, weil ich ja in meinem Studio bin. Da stört mich keiner hier unten und ich habe das ganze Equipment da. Das habe ich auf Arbeit sonst nicht. Jo. Also schauen wir mal, was so noch zusammengeht jetzt heute. So, ich denke, den Donnerstag über werde ich mal so ein bisschen berichten, immer wenn mir was auffällt, einfällt oder wenn ich irgendwas erlebt habe oder irgendeinen Tweet finde, den ich cool finde oder was, dann lese ich es heute mal einfach mal vor. So, das ist der Plan. Mal schauen, was draus wird. Ein Donnerstag im Homeoffice oder so. Folgentitel suchen. Muss ich auch noch machen. Also, dann bis später. Ja, mit diesem kleinen hässlichen Geräusch kommen wir dann mal zum Podcast der Woche. Habe mir mal was vorgenommen wieder und zwar den Retro-Kompott. Ja, also recht übersichtlich. Die haben 9 Folgen, wenn ich das richtig sehe. Und da gibt es den Patrick, den Robin und den Hatti. Und ja, die reden über die vergangenen Homecomputer, Spielkonsolen und Games. Also Retro. Ja, hat mich schon immer mal interessiert gehabt, hab den dann immer so auf Seite gelegt, weil irgendwie, ja, 9 Folgen, gut und schön, aber in den 9 Folgen haben die Jungs 45 Stunden zusammen gepodcastet. Ja, das ist schon eine Hausnummer. Und ich muss sagen, macht mir riesig Spaß. Höre ich gerne, habe ich glaube ich auch schon vertwittert hier und da, die Woche über, aber soll auch nochmal hier heute ein bisschen Platz finden, die ganze Geschichte. Ja, tolle Themen haben sie dabei, also gerade die aktuelle Folge, da geht's um diese ganzen Summer Games und Winter Games Geschichten, die es früher gab am C64 und auf dem Amiga und ja, hat bei mir direkt dazu geführt, dass ich mir mal so einen C64 Emulator hier auf den Rechner geladen habe und ja, ist glaube ich kein großes Geheimnis, man kommt an die Spiele heran, die gibt's auch im Netz, das sind dann so Programmfiles, die kannst du dann reinladen in diesen Emulator und dann kannst du das tatsächlich wieder spielen, das Zeug. Ja, macht mir echt Spaß anzuhören. Ich meine, auch kein großes Geheimnis, den Hatti mag ich sowieso. Ich mag eigentlich alle Podcasts, die er macht, muss ich da ganz ehrlich sagen. Könnte ich auch mal hier die Hörspitzen und Kopfkino und Ohrengewitter direkt nochmal erwähnen, wenn wir schon dabei sind, falls da jemand noch Material sucht für seinen Podcatcher. Auf jeden Fall mal ran an das Zeug, ne? Lohnt sich. Gut, die Folgen sind lang, das stimmt, aber man muss ja nicht alles an einem Stück hören. Also für mich passt ganz gut. Ich kann das während der Hin- und Rückfahrt zur Arbeit gemütlich hören und ab und an Auch beim Arbeiten selber kann ich hier und da noch da ein paar Minuten mal zum Abschalten durch und weiterhören. Also ja, die drei machen einen wunderschönen Podcast zum Thema Spiele aus den, na was ist das, 80er, 90er, oder? So ganz im Groben. Ich meine, die sind alle so ungefähr in meinem Alter auch. Also ja, passt für mich. Wer den noch nicht kennt und Spaß an solchen Dingen hat und auch Spaß an 8-Bit-Sound, der sollte sich den mal anhören und auch mal auf das Blog von denen mal vorbeisurfen. Das ist sehr, sehr hübsch gemacht. Das ist nämlich auch so im Retro-Look, ja, so im C64-Style. Also lohnt sich auch anzuschauen. Ist wirklich, wirklich nett gemacht. Ja, so viel zum Podcast der Woche. Auf dem Blog von dem Podcast Versuchslabor gibt es auch was Neues. Jetzt haltet euch fest, es gibt einen Spenden-Button. Also kein richtiger Spenden-Button, es gibt einen Link, den man anklicken kann. Und ja, ihr könnt es euch schon denken, das ist natürlich nicht für mich. Weil das Thema haben wir ausführlich besprochen. Dieser Spendenbutton, der geht auf das PayPal-Konto von dem lieben Raiden. Und wenn man da was rüberschiebt und ihm in den Hut wirft, dann geht das an die Pott-WG. Also zum Beispiel für den Raucherbalkon am Teamspeak oder ja, die Podcaster, die vielleicht zuhören hier. Man weiß es ja nicht, vielleicht tut's ja einer. Auch für eure Aufnahmeräume und für das alles, das wird ja alles hier von der Pott-WG zur Verfügung gestellt. Und ich habe mir überlegt, der Micha vom Making Tracks, der hat es vorgemacht, wenn schon ein Spendenbutton, dann doch für eine gute Sache. Und ja, den findet ihr unter der Rubrik Danke an. Das gibt es so da, das ist so auf der rechten Seite. Da kommen erst so die aktuellen Folgen, so ja, wie so ein Blog halt aussieht, und dann findet ihr Danke an und dann direkt das erste Dankeschön geht nämlich an die Podcast-Community, an die Pott-WG, ja, und denke ich mal, kommt uns allen irgendwie zu Pass, wenn da ein bisschen mal auch finanziell unterstützt wird, ne? Gute Sachen, da kann man ruhig mal Geld drauf werfen, finde ich immer, ja. Also ich persönlich bezahle auch ab und an mal Miete für den Raucherbalkon. Ja, ich denke, da ist es gut aufgehoben und schaut's mal vorbei und klickt mal an. Also könnt ihr hier da bei mir machen oder beim Micha auf den diversen Seiten, die er hostet, könnt ihr schauen, da gibt's den Link. Und jo, der Karl hat auf seiner Topfsuchdeckel den auch mit eingebunden. Ganz freiwillig hat er das gemacht. Ja, so soll es sein. Yeah. Was machen wir noch nachher? Wir gehen zum Roten Kreuz, oder was ist das? Null Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir zum Krankenhaus. Beim Krankenhaus wieder. Okay. Seid ihr immer genau bis 18 Uhr oder seid ihr eigentlich schon vorher fertig, wenn ich komme? Wenn wir kommen, dann habe ich schon meine, dann ziehe ich gerade meine Schuhe an, dann komme ich raus und dann bist du da. Ja. Weil wenn ich dich ein bisschen früher mitnehmen könnte, dann würde man den Bus kriegen um 18 Uhr direkt. Da müsste man nicht warten so lang. Okay. Soll ich da heute mal fragen, ob ich dich 5 Minuten früher holen kann? Ja, verpasst man am Schluss nicht so viel. Ja, vielleicht können sie es ja so machen, dass sie 10 Minuten früher aufhören einfach dann oder so. Und sich ein bisschen beeilen. Würde ich heute mal fragen. Manche kommen ja eh mit dem Roller, weil die dort in der Nähe wohnen. Ja, genau. Die zwei ganz Großen. Weil genau eine Minute später, um 18 Uhr ist aus, eine Minute später fährt unser Bus. Und den kriegen wir dann immer nicht. Dann haben wir diese 20 Minuten Rumsteherei. Die können wir uns ja sparen. Gerade bei dem, genau, gerade bei dem Wetter. Das brauchen wir nicht. Also nicht, dass sich jemand Sorgen macht. Das Kind ist nicht krank. Nein. Wir müssen Donnerstag jetzt immer zum DLRG, der hat seinen Sitz beim Rotkreuz-Krankenhaus hier bei uns im nächsten Dorf, weil die Lotte schwimmen lernt zurzeit und da gibt's tatsächlich Theorieunterricht und das machen die dann immer da in den Räumlichkeiten vom Roten Kreuz und da werde ich dann die Kurze nachher dann noch hinbringen. Und ja, das ist immer ein bisschen tricky mit dem Bus, aber naja, habt ihr gehört, vielleicht schaffen wir es ja heute pünktlich rauszukommen. Ja, ansonsten haben wir wieder 20 Minuten Aufenthalt. Dann muss wieder Papa schauen, wie er das Kind unterhält in der Zeit. Nee, Quatsch. Finden wir schon irgendeine Beschäftigung, das ist nicht das Problem. Aber es ist halt ärgerlich, sind 20 Minuten, die du nicht brauchst, weil du so genau 3 Minuten zu spät zum Bus kommst. Ja, das ist das Leiden der Menschen, die mit dem ÖPNV unterwegs sind. Gut, das ist dann so der nächste Punkt. Ja, haben wir ein kleines Bäuschen halt nochmal gemacht. Ja, arbeiten bin ich eigentlich soweit durch, dann für heute auch reicht. Da mache ich hier jetzt Schluss mit, was den IT-Job betrifft. Ach ja, jetzt ist Ruhe im Haus. Ich nenne es immer den kleinen Feierabend nach dem großen Feierabend. Ja, Kinder im Bett, alle gesund, alle satt. Ja, und ich bin dann auch heute soweit durch mit diesem Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören. Und ja, um es kurz aufzulösen, es hat geklappt. Wir haben den Bus, den wir haben wollten, bekommen. Sind dann schön heimgefahren. Dann gab es noch für jeden eine große Portion Rahmschwammerl mit Kartoffelknödel. Das ist mehr sowas hier aus der bayerischen Ecke. Aber immer gern genommen. Und jetzt machen wir für heute Schluss. Gell? Also, passt auf euch auf. Es grüßt euch der Klaus. Servus.